Oh ja, Herr, wir beten dich an. Wir danken dir, dass deine Herrlichkeit hier ist. Dass du hier bist mit deiner Gegenwart, Herr, mit dem Gewicht deiner Herrlichkeit. Oh, wir versinken wirklich in dir und wir lassen uns fallen in dir, in deiner Herrlichkeit. Oh, danke, Herr, dass du uns zuerst geliebt hast. Und dass wir deine Lieblinge sind. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, dass du Wunder heute Abend hast für jeden Einzelnen von uns. Oh, danke, Herr. Du bist der Wunderwirker. Du bist der Planer des Wunders. Du bist der Planer der Wunder. Halleluja. Streck dich mal aus, wenn du ein Wunder brauchst heute Abend. Halleluja. Vater, wir strecken uns aus, Herr, und wir danken dir wirklich für Wunder. Wunder im Übermaß, Herr. Wir nehmen sie, wir nehmen sie. Oh, danke, Jesus. Herr, Dinge, die nur du machen kannst, preisen dich. Oh, danke, Herr. Danke, Herr, danke, Herr. Danke, Herr. Danke für deine Herrlichkeit. Danke, Herr. Koloshika Basito. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Du bist der starke Gott. Halleluja. Der Friedefürst, Fürst, der Wunderrat. Halleluja. Der ewige Vater. Ewig war und ewig ist und jetzt ist der große Ich Bin. Danke, Herr, dass du der Ich Bin bist. Halleluja, der gestern war, der heute ist und der für immer sein wird und dessen Wort für immer wahr ist. Danke, Herr, dass dein Wort die Wahrheit ist. Halleluja. Wir ergreifen heute dein Wort, wir ergreifen heute Abend, Herr, deine Verheißung, die du uns gegeben hast. Halleluja. Wir schauen nur auf dich, wir schauen nur auf dein Wort. Halleluja, danke, Herr. Danke, Herr. Und wir schwimmen, Herr, in deinem Fluss, in deinem Fluss des Segens. Oh, weißt du, dass Segensströme hier sind. Hier fließen Segensströme. Du kannst einfach nur reinspringen und darin schwimmen und darin fließen. Halleluja. Danke, Herr, für den Segen. Danke, dass wir einfach nur reinfallen dürfen in deinen Segen. Weil wir die Gesegneten sind von dir. Durch das, was du getan hast am Kreuz, gehört uns der Segen. Herr, du hast uns gesegnet mit jedem göttlichen Segen der Himmelswelt. Und wir greifen das aktiv, ergreift es gerade jetzt aktiv, diesen göttlichen Segen, diese göttlichen Segnungen, diese göttlichen Segnungen. Herr, wir greifen diese göttlichen Segnungen, diese göttlichen Segnungen. Danke, Herr, dass du nicht ein knausriger Gott bist, sondern ein großzügiger Gott. Halleluja, danke, du bist nicht geizig, sondern großzügig. Dein Wesen ist Großzügigkeit. Oh, danke, und das gleiche Wesen ist auch in uns. Auch wir sind großzügig. Und Herr, wir geben dir großzügig Ehre und wir empfangen großzügig von dir heute Abend. Danke, Herr, wir sind großzügige Geber und großzügige Empfänger. Oh, Halleluja. Und es heißt in Matthäus 6, 33, trachtet zuerst oder richtet euch zuerst aus auf das Reich Gottes. Und dann wird euch alles andere dazugegeben. Wenn wir Gott an erster Stelle haben, dann hat er uns versprochen, dass er uns alles andere dazugibt. Halleluja. Und ich danke dir, Herr. Herr, du bist die Nummer eins in unserem Leben. Sag mal, du bist die Nummer eins in meinem Leben. Du bist die Nummer eins in meinem Leben. Du stehst an erster Stelle, Herr. Und deshalb fällt mir alles zu. Deshalb fällt mir alles zu, was ich brauche. Und alles, was ich auch für andere brauche. Halleluja, was ich für mich brauche und was ich weitergeben kann. Oh, Halleluja, danke, Herr. Danke, Herr, danke, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, dass wir gefüllt sind. Oh, gefüllt sind im Übermaß von deinem Segen und von deinem Geist. Oh ja, mach dich nochmal auf. Lass dich nicht ablenken. So, lass dich füllen. füllen von seinem Geist jetzt. Lass dich füllen, auch ihr im Livestream, lass dich füllen vom Geist Gottes. Lass dich füllen vom Heiligen Geist. Oh, von deiner Haarspitze bis zu deiner Fußsohle. Alles gefüllt. Oh, danke, alles gefüllt von dir, alles gefüllt. Alles gefüllt, alles gefüllt, alles gefüllt, alles gefüllt, alles gefüllt, die Gedanken gefüllt. Nur mit dir, Herr, nur mit dir, Herr. Halleluja, der Körper gefüllt, nur mit dir. Oh, Halleluja, der Geist sowieso. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Wir preisen dich und beten dich an. Danke, Herr. Unsere Lust an dir. Halleluja. Wir haben unsere Freude an dir. Und danke, Herr, dass du unsere Freude, deine Freude an uns hast. Und jubelst über uns. Und jauchzt über uns, Herr. Wir danken dir. Halleluja. Oh, danke, Herr. Danke, dass du uns passend gemacht hast. Dass wir passen. Und es sagt Gott heute zu dir ganz besonders, ich habe dich passend gemacht, ich habe dich passend gemacht. Zweifel nicht daran, sondern ich habe dich gerecht gemacht und ich habe dich passend gemacht. Und passend gemacht für mich und mein Reich. Halleluja, schlag dich nicht selber und kritisier dich nicht die ganze Zeit, sondern ich habe dich passend gemacht durch mein Opfer, durch das Opfer meines Sohnes. Ja, dass du uns passend gemacht hast und es wird dir gefallen. Herr, und wir sagen dir heute, aber auch du gefällst uns, Herr. Du gefällst uns, Herr. Du gefällst uns. Halleluja. Oh, danke, Herr. Danke. Danke für deine Herrlichkeit. Oh, Halleluja. Und jetzt streck dich mal aus, wenn du noch nichts empfangen hast. Aber streck dich aus, dass du jetzt was wirklich empfängst, auch für uns alle, was du weitergeben kannst. Das heißt, wenn wir zusammenkommen, dann hat ein jeder hat was zur also allgemeinen Auferbauung, zur Ermunterung. Halleluja. Danke, Herr. Wir sind hier, um einander aufzubauen. Du bist hier auf dieser Welt, um weiterzugeben, um ein Ermutiger zu sein. Ein Aufbauer der Gemeinde. Halleluja. Ein Aufbau der Menschen, die draußen sind, dem du ihnen das Evangelium erzählst. Danke, Herr. Oh, Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Gerade, ich sehe so einen Rosenstock, der an so einem Gitter ist. Und das erste Bild war, dass dieser Rosenstock, also es war Winter, ja, im Winter blühen ja die Rosen normalerweise nicht. Und der sah völlig tot aus. Und das nächste Bild war, dass ich in völliger Blüte gesehen. Und wenn du dich auch so fühlst vielleicht gerade, als ob dieser Rosenstock, der du bist, gerade irgendwie nicht so viel blüht, dann ist die Wahrheit, die Realität Gottes, dass du blühst, auch wenn die Seele sich nicht immer danach fühlt. Aber durch das Leben Gottes in dir bringst du ganz viel Frucht und blühst du auf. Und du bist bestimmt zu blühen, mitten im Winter. Halleluja. Jetzt ist Blühzeit. Ja? Wir leben gar nicht mehr. Im Geist leben wir gar nicht mehr im Winter. Da leben wir auch gar nicht mehr im Herbst. Da ist immer Frühling und Sommer. Also verabschiede dich von Herbst und Winter, Melancholien. Oh, danke. Halleluja. Danke, dass du uns bestimmt hast, wirklich Frucht zu bringen, zu blühen und Frucht zu bringen. Und es zu jeder Jahreszeit, jederzeit. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Halleluja. Wer hat was empfangen, was er weitergeben möchte? Halleluja. Also ich habe von hinten die Braut gesehen und dem Bräutigam, also die Braut Christi und Jesus. Und die Braut war so eingehakt bei ihrem Bräutigam und die gingen vorwärts nebeneinander. Und während sie vorwärts ging, da wuchs ihr Schleier und ihr Schleier war wie so neblige Substanz. Und der wuchs und wurde immer breiter. Also die Herrlichkeit, ja, die Herrlichkeitssubstanz. Und ja, die Braut wandelte neben ihm, das heißt, sie wandelte wirklich im Glauben, in der Herrlichkeit. Und dann habe ich so empfunden, wie es heißt, die Braut hat sich bereit gemacht. Und das spreche ich auch aus hier über jeden von uns und über diese Gemeinde. Du Braut hast dich bereit gemacht. Und dann habe ich empfunden, eine neue Dimension kommt der Vertrautheit und eine neue Dimension auch der Erquickung, der Erfrischung. Und dann habe ich empfunden, dass Gott sagt, Neues, er will jetzt Neues schaffen und schau nicht mehr auf das, was er bereits getan hat, sondern jetzt kommt noch Neues, jetzt kommt das Neue, jetzt kommt Neues. Wo willst du ergreifen? Ergreifst du das Neue, jetzt kommt Neues, wir nehmen es, Neues, Herr, Neues von deinem Thron, Neues aus deinem himmlischen Reich, Halleluja, Neues aus der Herrlichkeit, Neues, was wir nicht gesehen haben, was wir nicht gekannt haben, was wir nicht gehört haben. Herr, danke, wir nehmen es, Herr, wir sind hungrig, wir nehmen es, wir reißen es an uns. Herr, du hast gesagt, die Gewalttätigen reißen das Reich Gottes an sich, Herr. Und so sind wir. Wir sind die das Reich Gottes gewalttätig an sich reißen. Nicht passiv sind, sondern es nehmen, was du für uns hast. Was du jetzt hast, nicht in 10 Jahren, sondern wir leben jetzt. Du lebst jetzt, nicht im nächsten Urlaub, nicht im nächsten was auch immer, sondern du lebst jetzt. Wir leben jetzt. Jetzt leben wir. Oh, danke, dass dein Leben überbordet. Danke, Leben, rufen wir aus. Leben aus den Toten, Leben. Shabba. Oh, shaka da. Hola, shaka ba. Oh, shaka da. Hola, brashaba sito. Shibaba, wir verlassen alte, unfruchtbare Wege. Wir gehen auf die fruchtbaren Weiden, auf das grüne Gras, das fruchtbare Gras. Halleluja, was Gott für uns vorbereitet hat. Das ist für uns. Dem Boot auszusteigen. Ich habe diese Szene, wo Petrus nicht auf die Wellen geschaut hat, sondern er hat nur auf Jesus geschaut und er ist aus dem Boot ausgestiegen und er hat gesagt, ich kann gar nicht sinken. Am Anfang jedenfalls. Halleluja. Solange er auf Jesus geschaut hat. Wir schauen auf dich, ja, wir schauen auf dich und wir können nicht sinken. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wer hat noch was empfangen weiter? Ich habe im Geist so ein Kriegsschiff gesehen und Paukenschläge gehört. Vielleicht kennt ihr das aus irgendwelchen Filmen. Pum, pum. Da gibt es immer so einen Schläger, der immer einen Takt angibt. Und ich habe dann das so verstanden, dass das Herz Gottes ist, der Herzschlag Gottes, dieser Paukenschlag. Und in so einem Schiff müssen alle in Rhythmus rudern. Die müssen alle synchronisiert sein mit diesem Schlag. Und ich denke, es ist schon ich habe es so empfangen, dass es ein Bild ist für uns, dass es wirklich uns aufmerksam machen möchte, dass wir wirklich eins sind, dass wir im gleichen den Herzschlag folgen, der gerade dran ist, vielleicht in den Teams auch, die in der Gemeinde involviert sind. Und eigentlich sind wir alle das Schiff eigentlich so. Verschiedene Teams, aber wir müssen alle gleich ausgerichtet sein. Sich den Leitern unterordnen, dem zu folgen, was Leiter für Vision haben. Und das ist dann der Herzschlag. Und ich glaube, das wird uns richtig voranbringen. Amen. Yes. Wie ein Mann. Ruder rechts, Ruder links. Ruder rechts, Ruder links. Amen. Amen. Nur so kommt man voran. Also wir sind diesen Sommer sind wir mal mit so einem Schlauchboot auf dem Bodensee gefahren. Und es wurde schnell offenbar, wenn man nicht gleich im Takt fährt, dann dreht man sich oder irgendwas. Halleluja. Was hast du noch empfangen, was du uns mitteilen möchtest, was du weitergeben möchtest? Eine Ermutigung. Ich habe eine Frau gesehen, die am Startblock sitzt, also wie die Rennläufer, ja, die knien ja da so und sind am Startblock und du bist bereit, deinen Lauf zu laufen mit dem Herrn, aber irgendwie, wenn du lossprinten willst, dann hält dich irgendwas zurück und du bleibst weiter auf diesem Startblock. Und Gott sagt dir heute, da gibt's nichts. Lauf einfach los, er läuft mit dir. Da gibt's kein Hindernis, da gibt's keine Blockade. Geh einfach vorwärts. Geh mit Gott, vertrau ihm, glaub ihm und lauf und lauf und lauf. Er läuft mit dir. Amen. Yes, Amen. Wir bleiben nicht im Startblock, wir laufen. Du hast noch was. Du läufst. Super. Okay. Also ich habe gesehen, wie da so eine Person steht und die hat einen Bogen in der Hand. Geht es trotzdem, ja. Und dann hat sie nach hinten gegriffen, hat einen Pfeil rausgeholt und mal angesetzt. Ja. Und dann habe ich gehört, Bullseye. Also Englisch, das heißt ins Auge. Ne? Mit einem Spielkopf. Oder? Ja. Okay, da ist der Bogen noch, der ist noch gespannt, okay. Bullseye und dann auch noch ins Schwarze treffen, ja. Dieser Pfeil wird ins Ziel treffen. Und dann ist er los, aber da war kein Bullauge und da war auch keine schwarze Scheibe, sondern da war ein Herz. Ja? Und dann, das sind einfach die Liebespfeile, die wir abschießen, die wir im Glauben für unsere, ja, Anliegen für die Menschen, die verloren sind, für Ängste, Sorgen, Nöte. Was hast du vorher gesagt, Marion? Die mühselig und beladen sind, dass wir die unterstützen mit unseren Pfeilen. Und sie werden ankommen. Ja. Sie treffen. Ja. Weil das Wort, wenn es ausgeht, es wird nicht leer zurückkommen, sondern es wird erfüllen, wozu es ausgesandt ist. Und dann war es noch nicht aus. Jetzt muss ich schon zurück. Genau, und manchmal denken wir, wenn wir solche Pfeile abschießen, die kommen nicht an. Ne? Die kommen einfach nicht an. Aber die Pfeile, die haben eine Energie in sich und die werden angetrieben, nicht wie jetzt so eine Rakete, sondern das ist die Liebe, die sie antreibt. Ja? Die Liebe, die nie ausgeht, ja, und die ihr Ziel erreicht. Und dann ist mir so eingefallen, Daniel hat ja mal fest, also ein Prophet, Daniel hat ja mal festgestellt, dass der Jeremia eine Prophetie gegeben hat, dass nach 70 Jahren das Volk Israel wieder zurückgehen wird ins verheißene Land. Und er hat dann betet und ja, ist auch nicht gleich passiert. Aber nach 21 Tagen kam der Michael und hat ihm gesagt, schon von Anfang an hat Gott dein Gebet gehört und hat mich losgeschickt. Aber der Perser, dieser Spirit, hat mich aufgehalten. Aber nicht du. Genau. Hat mich aufgehalten, aber jetzt bin ich hier. Ja. Also es wird kommen. Und ich hab mir so gedacht, vielleicht nehmen wir jetzt jeder mal einen Pfeil und einen Bogen und schießen mal einfach so einen Pfeil ab. So praktisch werde einfach. Ne? Also vielleicht, meistens steht man auf dazu, das macht man nicht im Sitzen. So, und jetzt nimmst du dir irgendetwas, ja, auf was du deinen Liebespfeil ab. Ja, also. So. Wir haben voll ins Herz getroffen. Halleluja. Amen. Du hast sowas. Okay. Oder? Ist es an? Ah ja, jetzt, ja. Ja, ich habe einfach so den Eindruck bekommen, König Josaphat, der hat was ganz Verrücktes getan. Er hat die Lobpreiser in den Krieg geschickt. Das ist verrückt. Ja. Aber er hat auf Gott gehört, hat diese verrückte Sache getan im Glauben. Das musste er im Glauben machen. Der Verstand musste er ausschalten wahrscheinlich. Aber die Feinde sind alle besiegt worden. Die haben sich sogar gegenseitig umgebracht. Und als die an diese Stelle kam, wo man dann schauen konnte, was jetzt so gelaufen ist, lagen da nur noch Leichen auf dem Boden. Also den Kampf hat Gott gemacht und den Sieg hat er geschenkt. Und ja, ich habe das einfach so innerlich jetzt gehabt, zu sagen, dass wir mal verrückte Sachen wahrscheinlich machen werden. Ja? Also wenn Gott es zeigt, mach's einfach im Glauben. Und da werden großartige Dinge geschehen, wie dem König Josaphat. Amen, das machen wir. Marina hat noch was. Ich habe noch ein Bild gesehen, und zwar von Livestream. Ich habe einmal gesehen, eine Schnecke und einmal einen Hase. Und derjenige am Livestream denkt, er ist wie eine Schnecke, aber eigentlich bist du ein Hase. Also hoppel mal. Amen. Du hast noch was? Bei Lobpreis ist so gut geworden und ganz leicht. Ich habe gesagt, Heiliger Geist, danke, dass du bist hier. Er sagt, ich bin immer hier. Amen. So ist es. Genau, er geht nicht weg. In uns und um uns herum. Amen. Amen, er ist wunderbar. Halleluja. Habt ihr Hunger nach dem Wort? Ja. Halleluja. Andreas fängt an. Amen. Ja, hallo zusammen. Seid ihr schön entspannt? Ist immer gut, wenn man ein bisschen entspannt, weißt du. Am Sonntag haben wir ja so eine Ladung gekriegt. Hast du am Sonntag auch eine Ladung gekriegt im Gottesdienst? Ja, so eine richtig dicke Ladung, ja. Und heute Abend haben wir auch schon eine ganz schöne Ladung gekriegt und es wird noch mehr geladen, ja. Und das ist gut, wenn du die Ladungen immer aufnimmst. Ne? Ich weiß nicht, wie viel Ladung du zwischen Sonntagmorgen und jetzt hattest. Ja, vielleicht 1, 2, 3, 15. Ja, aber ich glaube, auf die Ladung kommt es ziemlich an. Da kommt es ziemlich an auf deine Ladung, ja, mit was du geladen bist. Ja, und dass du voll bist. Ja. Gott hat mir das gestern so gezeigt, war ein ganz einfaches Bild, ich wurde so erinnert, als Kind, so ich glaube 8, 9 Jahre, da war so ein Hobby von uns Jungs damals, die Luft anzuhalten. Wir haben längst die Luft anhalten können, ja. Ich weiß nicht, ob ich es mal eine Minute geschafft habe, ich glaube nichts, waren meistens so 30 Sekunden, ja. Und plötzlich kam mir das so manchmal oder vielleicht sogar häufig, verhalten sich Christen so ähnlich, ja. Sie versuchen, ohne so atmen auszukommen, ja. Nicht Sauerstoff, sondern ja, den Heiligen Geist aufzunehmen, ja. sich füllen zu lassen, regelmäßig füllen zu lassen. Ja? Das ist wie so ein Überlebensprinzip. Ja? Wenn du nicht atmest, irgendwann erstickst du. Ja? Da ist Feierabend. Ja? Gibt ja auch diese, das heißt, glaube ich, Apnoe-Taucher, ne? Die können teilweise bis, glaube ich, 8-9 Minuten oder so unter Wasser bleiben. Und dann sind sie stolz, wenn sie keine Schädigungen am Gehirn haben danach. Ja, da feiern sie. Aber so ein bisschen, ja, so ein, ich denke einfach, der Heilige Geist ist keine Option, weißt du? Wir brauchen den Heiligen Geist dringend, ja. Und wir sollten aufhören, ihn zu limitieren, ja. Aufhören, ihn zu limitieren. Weil du brauchst es zum Leben. Ich habe in letzter Zeit öfters mal Leute besucht auf der Intensivstation, ja, die dann wirklich auch im künstlichen Koma lagen und beatmet wurden und zig Schläuche, nicht nur einen Schlauch, ja, hatten. Und es hat mir Gott dann wieder gezeigt, ne? Manchmal ist es so, du bist dann am Ende quasi mit deinen Kräften, ja, weil du alles immer die ganze Zeit versuchst selber zu machen, ja, auch christlich zu sein, das geht gar nicht selber zu machen. Hast du das schon gemerkt? Das geht gar nicht. Du kannst gar nicht Christ sein, ohne mit dem Heiligen Geist gefüllt zu sein. Das geht gar nicht. Und mit dem Wort gefüllt zu sein. Wir brauchen das Wort und wir brauchen den Heiligen Geist dringend, weißt du. Und er heißt ja auch der Pneuma im Griechischen, ja, Pneuma, ja, der Heilige, Pneuma, und du bist der Heilige Pneumatikus, ne, und du brauchst Pneumatikus, ja, ja, aber weißt du, wenn du nicht schnaufst, dann wird es halt nichts, ja, wenn du nicht schnaufst, dann wird es nichts, wenn du dich nicht füllen lässt, dann ist es unheimlich schwer, da zu überleben. Ich weiß schon nicht, wie die Leute in der Welt das machen, ohne Jesus auszukommen, aber auch Christen, die sich entscheiden, ohne den Heiligen Geist auszukommen, ja, oder diese ganzen Sachen, die uns der Heilige Geist gegeben hat, wie in Zungen reden oder Geistprophetie, Worte der Erkenntnis, diese ganzen Sachen einfach, ja, bis dahin zu gehen, bis dahin gehe ich mit, aber der Rest, das ist nicht, das kann nicht sein, weil es nicht in meinen Kopf reinpasst, ja. Genau, was Monika gesagt hat, ne, mit diesem König, der dann die Lobpreiser in die Schlacht geschickt hat, ja. Lobpreiser gegen Schwerter und Bögen, ja. Ja, und die haben den Krieg gewonnen, weißt du, wenn die das in Berlin jetzt gestern gecheckt hätten, wie das läuft, so richtig, ja, da wären viele Kriege in kürzester Zeit zu Ende, ja. Ich glaube auch, dass die Ukraine nur deswegen, das ist ja so ein kleines Land gegen so ein Riesenland, ja, das ist einfach für den Verstand nicht zu begreifen. Das geht nur durch Gebet, das geht nur durch Lobpreis, ja. Ja. Und wenn wir anfangen, im Geist zu gehen, ja, im Geist zu laufen, ja, dann kannst du auf dem Wasser laufen, ja. Du hast den Glauben. Wo sollte der Glaube herkommen? Ja, durch den Heiligen Geist, er ist in dir, ja. Aber der Heilige Geist, der befeuert das. Ja, das Leben kommt, ja, wenn du nicht atmest, dann hat dein Körper keine Energie, ja, der Sauerstoff verbrennt in den Zellen und dann gibt es Energie, ja, ist ganz simpel einfach. Und im Geistlichen ist es genauso, ja, du kannst geistlich nur, denke ich, ist jetzt meine Erkenntnis, ich weiß nicht, nur durch den Heiligen Geist kannst du richtig leben, ja. Kannst du richtig feuern, ja. Da feuert so richtig. Weißt du, wenn du mal schweißt, ja, mit Autogenschweiß habe ich früher mal gemacht, wenn du den Sauerstoff aufdrehst, das wird so richtig hell, ja, weiß glühen, da geht's richtig ab, ja. Und du solltest weißglühend sein und du wirst weißglühend sein, ja, weil das Feuer ist in dir, weißt du, und Gott ist in dir, weißt du, und wenn du den Lobpreis gehst, dann ändert sich sofort die Situation, ja, und wenn du zu Gott gehst, dann ändert sich sofort alles, ja, und wenn du den Heiligen Geist bittest um Hilfe, weißt du, er ist da, egal wie es dir gerade geht, ob du Tröstung brauchst, ob du Weisung brauchst, ob du Korrektur brauchst, ob du einen Plan brauchst, ob du allgemein am Ende bist, ob alles über dich herzustützt. Gott ist die Lösung, der Heilige Geist ist die Lösung, Jesus ist die Lösung, weißt du? Es gibt keine andere Lösung. Du kannst dir das im Kopf ausmalen und du kannst ChatGPT füttern und zeig mir die Lösung. Und da kann viel rauskommen dabei, aber letztendlich brauchst du Gott, weißt du? Du brauchst Gott bedingungslos und du brauchst den Heiligen Geist, weißt du? Und du solltest ihm Raum geben, ja? Und wenn eine Füllung da ist, ja, wenn der Raum gefüllt ist wie hier, dann lässt man sich füllen. Was kann einfacher sein, als sich füllen zu lassen? Ja, wir sind manchmal so kompliziert. Wie mache ich das jetzt? Ja, ich mache es viel mit Bildern, ja. Wenn du dir vorstellst, du liegst auf der Intensivstation, ja, wenn du geistlich am Ende bist, ja, dann musst du halt die ganzen Schläuche reinhaben, ja. Und dann wirst du ins künstliche Koma versetzt, das ist manchmal auch gut, ja. Und dann kommt die Beatmungsmaschine dran, ja. Und dann wirst du wieder aufgeblasen, ja. Da wirst du wieder fit gemacht, weißt du. Weißt du, ich war früher auch so. So, ja, jetzt, ich versuche es mal alleine zu machen, ja, erstmal alleine gehen, wie weit ich komme, das ist so ein Programm, was da abläuft, ne, aber ich gewöhne mir das gerade konsequent ab, keine Alleingänge mehr, ja, nicht mal allein das schaffen, ja, Gott ist doch da, der Größere ist da, ja, und er ist größer als deine Probleme. Jesus sagt, nehmt mein Joch, das ist leicht. Warum ist es leicht? Weil er den schweren Teil trägt. Ja, und er braucht nur deinen Glauben und dass du einen Schritt vor dem anderen machst. Das ist gar nicht schwierig, weißt du? Ja, du darfst nur Schnaufen nicht vergessen. Ja, was hat er mir noch gezeigt? Ein zweites Bild, das fand ich auch sehr interessant. Hast du dich mal gefragt, warum Gott dir zwei Ohren gegeben hat und nur einen Mund? Oder anders gefragt, wie wäre es, wenn es Gott so gemacht hätte, dass du zwei Münder hättest und ein Ohr nur? Ja, du könntest vor allen Dingen parallel essen und parallel reden, ja. Und wenn ich mir da so manche... Und wenn ich mir so manche Leute in der Welt gucke und die würden doppelt so viel reden, was sie heutzutage schon reden, ja. Oh, Hilfe, ja. Das ist Gnade, ja. Aber du solltest mal über solche einfachen Sachen nachdenken, ja. Also mich hat das berührt, ja. Die Ohren... Es ist einfach besser zu hören, als immer wieder zu reden. Und weißt du, was ich auch erkannt habe? Du musst nicht alles aussprechen, was dir gerade in der Birne ist. Ja, du kannst wirklich auch ab und zu den Mund halten, da geht die Welt gar nicht unter. Ja, und du kannst dann mehr schnaufen. Wenn du den Mund hältst, kannst du mehr atmen. Ja, und der Heilige Geist braucht das auch mal. Ne? Du kannst nämlich nicht schwätzen die ganze Zeit ohne voll. Oh, das geht jetzt auch. Ja, ich werde gerade immer voller. Gell? Das geht auch. Der Heilige Geist kann das irgendwie. Ja, aber wichtig ist halt die Füllung. Ja, die Füllung. Ja, und dann kommt auch das raus, was rauskommen soll. Ja. Füllung, Wort und Heiliger Geist und Wort und Heiliger Geist und Wort und Heiliger Geist und Vaterliebe und Wort und Heiliger Geist und Vaterliebe. Boah, das dreimal täglich für den Anfang und dann wird es langsam erhöht. Ja, das ist wie bei so einem Training. Ja, wenn du in die Reha gehst, ja, fängst du an mit einmal täglich, dann wird zweimal täglich, dann dreimal täglich. Ja, dann werden die Gewichte verändert. Ja, dann musst du noch mehr schnaufen. Ja, dann musst du Proteine zu dir nehmen, dass die Muskeln wachsen. Ja, und dann wirst du fit gemacht. Ne, und du kommst nie wieder auf die Intensivstation. Weißt du, du kommst da nie wieder hin. Ja, weil du es lernst zu schnaufen und dich richtig zu ernähren und mit Gott die Sache zu machen. So einfach. Preis dem Herrn. Amen. Ja, so einfach. Genau. Ich habe vorhin so irgendwie so das Wort so, ich glaube für manche so, es wird Zeit, sich so aus dem Windschatten rauszubewegen. Wir haben irgendwie gestern so einen Film geschaut, geht es um Formel 1, habe ich gar keine Ahnung von. Aber so ein bisschen, was ich mitbekommen habe, ist, du fährst ja dann immer, die fahren ja immer so schön hintereinander wie eine Schlange, aber das nicht, weil die so höflich sind, sondern das ist irgendwie, weil du bist dann in dem Windschatten von dem vor dir, das heißt, du kriegst nicht so viel Gegenwind und dann kannst du natürlich schneller vorankommen. Aber weißt du, irgendwann ist der Moment, wo du natürlich deinen Gegner überholen wirst. Wenn du die ganze Zeit hinter dem hertuckerst, dann bist du am Ende trotzdem Zweiter oder noch weiter hinter. Deswegen, irgendwann musst du da raus dich bewegen und dann versuchen irgendwie, und das ist so der habe ich gelernt, so der schwierige Teil, versuchen irgendwie an dem vor dir vorbeizukommen. Weil der vor dir, der will ja meistens nicht, dass du an ihm einfach so vorbeikommst. Aber ja, deswegen ist es also, ich glaube, Formel 1 ist dann auch meistens so, die fahren dann so in Teams, also die sind irgendwie... ganzen Rennställe sind, haben nicht nur einen, sondern die haben zwei zusammen und die tun sich dann zusammen. Da sagt der eine, okay, wir fahren halt zusammen, helfen uns gegenseitig. Und dann ist es so, wenn die dann aneinander vorbei müssen, der eine, also wenn es optimal läuft, sind sie irgendwie zu zweiter, der eine kommt von der einen Seite, der andere von der anderen und dann kann der vor sich entscheiden, gegen wen er verhindern will, dann kommt der andere vorbei, sowas zumindest in dem Film. Und ich glaube, so ist es, weißt du, ich glaube, manche müssen einfach lernen, hey, okay, jetzt ist es Zeit, nicht mehr so hinten, ja, ist im Windschatten vielleicht ganz schön, du bist geschützt, du kriegst nicht das Ganze, was von vorne auf dich einweht, kriegst du nicht alles ab, aber es ist jetzt Zeit rauszupreschen und einfach zu überholen, einfach vorbeizuziehen. Und dann weißt du, du weißt dann, hey, da ist jemand, du hast einen Teampartner, den Heiligen Geist, der schaut, dass du auch vorbeikommst. Also der sagt, hey, okay, ich schaue schon, dass du es vorbeischaffst, dass du überholen kannst. Ja, genau, und ja, ich glaube, das ist einfach für manche, weißt du, versteck dich da nicht hinter deinem Vordermann, versteck dich nicht hinter dem, sondern es ist einfach Zeit vorbeizuziehen, also Zeit einfach deinen Platz da einzunehmen. Ja, genau, ja. Ja, und ich glaube, da ruft uns der Heilige Geist einfach da einfach reinzugehen. Und auch, ja, ich glaube, Was wirklich wichtig ist, ist, dass wir seine Nähe suchen. Weißt du, dass du ja wirklich immer wieder seine Nähe suchst. Das habe ich jetzt so gelernt. Das ist einfach, ja, es ist einfach wichtig. Du denkst dir vielleicht, okay, was ist denn da schon dabei? Okay, ich habe Zeit mit dem Herrn, ja, was bringt mir das? Oder so, aber da ist eigentlich alles drin. Ich habe so gesehen, mit meinem Sohn jetzt, ich merke so, weißt du, das ist eigentlich eine kleine Nebenbemerkung. Also wenn du überlegst, Vater zu werden oder nicht, weißt du, das machst, weil da wird wirklich das Kind wieder in dir lebendig. Weißt du, das ist so eigentlich das Tollste am Vatersein. Du kannst wirklich das Kind in dir wieder aufleben lassen. Du machst da alle möglichen Blödeleien, kommt da rum, wo du denkst, wo kommt denn das her? Aber weißt du, und du denkst dir vielleicht dann auch, ja, okay, was soll das für mein Kind bringen? Jetzt albe ich da rum, der muss doch irgendwann auch hier den Ernst des Lebens begreifen und so weiter. Und so. Und ich glaube, das hat man früher sogar, gerade in der deutschen Erziehung, hat man das noch sehr gehabt, dass man einfach mit den Kindern gar nicht gespielt hat, weil man gesagt hat, ja, hey, die müssen ja richtig lernen, die müssen ja zu guten deutschen Kindern erzogen werden. Irgendwie so hat man das gehabt. Aber eigentlich, heute weiß man eigentlich, dass das Spielen sehr wichtig ist, weil sie daran lernen. Weißt du, die Kinder, wenn du mit ihnen spielst, dann lernen sie die ganzen Sachen, dann lernen sie die Dinge, die sie später brauchen. Und deswegen ist das eigentlich richtig wichtig, das einfach zu lernen. Und das ist, glaube ich, manchmal auch mit Gott und uns so, weißt du, es ist manchmal so, dass einfach, du denkst, ja, okay, wenn wir jetzt da alle lachen im Geist und so, was soll denn das bringen, was soll das bewirken? Aber weißt du, da lernst du für die Situation in deinem Alltag. Dann weißt du, wenn du hier lachen kannst, wo es keinen Sinn für dich ergibt, dann wirst du auch morgen noch lachen können, wenn irgendwie du deinen Kontostand aufmachst und es sieht nicht so gut aus. Dann wirst du auch lachen können, wenn du in alle möglichen Situationen kommst, dann kannst du einfach wissen, weil du einfach weißt, hey, da ist Gott, ich stehe da drüber, ich weiß, er wird mich durchbringen. Weil du einfach weißt, er wird dich durchbringen. Ich habe kürzlich irgendwie so, Kinderbuch gehört oder ja, also Audio gehört. Und das ist die kleine Prinzessin, so schon älteres. Und da geht es um so ein Mädchen. Und die kommt dann in so ein Internat und fühlt sich halt, ihr Vater ist weg in Indien und fühlt sich dann so allein und beginnt dann einfach so, sie so zu spielen, dass sie eine Prinzessin ist und überall in ihrer Umgebung stellt sie sich das so vor, zieht da ihre Mitschülerinnen und so mit rein. Und am Anfang ist es noch auch ziemlich einfach, weil sie ist da irgendwie, ihr Vater ist ziemlich reich und dann hat sie in dem Internat auch eine sehr hohe Stellung, wird sehr gut behandelt und das ist alles sehr einfach. Aber dann ist es irgendwie so, dass wendet sich das Schicksal ein bisschen und dann irgendwie Vater stirbt, hat irgendwie sein Geld alles verloren und so weiter und sie hat dann so in der Schule die unterste Stellung, Bedienstete und so. Aber sie spielt das weiter, weißt du, sie hält das so aufrecht, dass sie, obwohl es schwieriger ist eigentlich vom Äußeren, das so zu tun, hält sie es aufrecht und genau zieht das weiter so durch. Und dann kommt am Ende irgendwie raus, dass das eigentlich, okay, der Vater ist wirklich gestorben, aber es kommt eigentlich raus, dass das Geld gar nicht verloren gegangen ist, dass sie eigentlich noch die hohe Stellung hat und dass sie eigentlich somit die ganze Zeit ja wirklich noch die Prinzessin gewesen ist, weißt du, so in dem Sinne. Und genauso ist es mit uns, weißt du, unser Vater ist nicht gestorben, aber weißt du, es mag vielleicht manchmal hier auf der Erde sich für dich anfühlen, als nur anfühlen ist nicht die Wahrheit, aber als wäre er irgendwie weit weg oder so. Aber er ist trotzdem da und du weißt immer, dass er da ist. Und wenn du einfach, weißt du, wenn du dich einfach darauf stellst und einfach sagst, hey, ich nehme das im Glauben und vielleicht sieht es im Äußeren gerade gar nicht so aus. Vielleicht sieht es aus, als würd's dich überall alles verlassen oder so. Aber du weißt, Gott ist da und du handelst entsprechend. Das ist, weißt du, das ist Glauben. Du handelst im Glauben, dass Gott da ist, dass er für dich ist. Und auch wenn es nichts danach aussieht, handelst du danach. Und lebst entsprechend, weißt du, und das lernst du hier, wenn du hier da bist, weißt du, hier ist es oft ein bisschen leichter wahrscheinlich zu glauben, weil einfach die Atmosphäre stärker da ist, weil jeder trägt das mit sich und dann ist es viel leichter zu glauben, als wenn du vielleicht daheim alleine bist, wenn du in der Welt, in deiner Arbeit unterwegs bist oder so, aber trotzdem ist es dieselbe Wahrheit, trotzdem ist Gott mit dir und wenn du das einfach hier lernst, das im Glauben zu ergreifen, im Glauben damit zu gehen, auch wenn es dir vielleicht mal blöd vorkommt, und dann trägst du das mit nach Hause, trägst du das überall hin mit und dann stehst du fest und dann werden auch Leute um dich herum sehen, dass du feststehst. Weißt du, in der Geschichte war es dann auch so, da haben die Mitschülerinnen um sie herum haben gesehen, was das für einen Einfluss hatte und wann wollten das dann auch, weißt du? Und so ist es bei dir auch, du stehst einfach fest, du weißt, in all den Krisen, die da um dich herum toben und abgehen und wo keiner mehr weiß, was morgen ist, weißt du, da kannst du feststehen, weil du hast das Einzige, was festbleibt, was es in der Welt ist, sagt die Bibel ja auch ganz klar, es wird alles erschüttert, wird alles mehr oder weniger vor die Hunde gehen, aber weißt du, du weißt, dass Gott feststeht, weißt du, da hast du Sicherheit, da hast du deine Stabilität. Und in dieser Welt, da suchen sie nach allem Möglichen, was in irgendeiner Weise Stabilität verheißt oder Sicherheit verheißt. Aber am Ende vom Tag weißt du, das Einzige, worauf du stehen kannst, das Einzige, was feststeht, wo du sicher stehst, ist wirklich, wenn du auf ihn vertraust, wenn du auf ihm stehst. Und es kann sich auch mal so wackelig anfühlen vielleicht hier und da, aber es ist am Ende, ist es sicher. Am Ende weißt du, dass du sicher bist, ja. Genau. Genau, ich glaube auch so bei so Wolkenkratzern, waren mal in New York und bei denen ist es ja so, die wackeln schon so ein bisschen hin und her. Also das merkst du, wenn du da dann mal oben bist, so ein bisschen bewegen sie sich schon. Also ich glaube, wir waren auf dem neuen World Trade Center, das ist sogar eins, das am wenigsten sich noch hin und her bewegt. Gibt es manche, die das mehr tun. Aber es ist eigentlich sogar so, dass das ganz gut ist, dass die ein bisschen wackeln, weil wenn sie ein bisschen nachgeben, dann ist es für die Stabilität besser, weil wenn sie irgendwie ganz starr werden, dann wäre es eigentlich unstabiler in dem Sinne. Und so ist es, weißt du, bei dir auch, wenn es mal ein bisschen hier und da ein bisschen unsicher aussieht oder du dir nicht ganz sicher bist, du weißt, hey, das ist ein festes, du hast auf ein festes Fundament gebaut. Weißt du, diese Hochhäuser, diese Wolkenkratzer, die haben ein festes Fundament, deswegen fallen die nicht um. Und genauso hast du ein festes Fundament und deswegen fällst du nicht um, auch wenn es mal ein bisschen wackelig wird. Amen. Wow, es ist nicht gut, was wir hören hier. Wow. Ich bin total entspannt. Es ist einfach so. Das Wort entspannt dich. Und du merkst einfach, du bist nicht allein. Jesus hat uns den Heiligen Geist geschenkt, ja, gesagt, ich gehe, aber ich lasse euch nicht alleine. Du bist nicht alleine auf dieser Welt. Und wir sollten dieses Geschenk, den Heiligen Geist, den sollten wir annehmen. Ja, es ist ja nicht so, dass er nicht in uns drin ist. An dem Tag, als wir Ja zu Jesus gesagt haben, ist er ja eingezogen. Ja, aber manchmal tun wir vielleicht noch so, wie wenn wir gar keinen Heiligen Geist hätten. Wir handeln so, wir denken so, wie wenn wir alleine wären auf dieser Welt. Und wir sind aber nicht mehr alleine. Weil du hast einen wunderbaren Vater bekommen. Einen Vater, der dich liebt. Du hast Jesus, der dein Herr ist und sogar dein Freund. Und du hast den Heiligen Geist, dein Ratgeber, dein Tröster, dein Anwalt. Du hast alles bekommen, was du brauchst. Und je mehr wir diese Wahrheit erfassen, weißt du, wenn du heute Abend eintauchst in diese Gegenwart Gottes, die da ist, weißt du, dann geschieht was mit dir. Weißt du, wir müssen uns das nicht erkämpfen, sondern du lässt dich wirklich hineinfallen in diese herrliche Gegenwart Gottes. Und dann geschieht Veränderung in deinem Herzen. Dann erkennst du mit deinem Herzen immer tiefer und tiefer. Und du merkst, ich bin nicht mehr alleine, ich darf loslassen. Ich brauche nicht mehr kämpfen. Ich darf mich einfach fallen lassen. Und dann wird's entspannt. Weißt du, dann geht Verkrampfung, dann geht Verspannung, sondern dann wirst du einfach weit, weit, weit offen, weil du merkst, wow, das tut mir gut, die Gegenwart Gottes tut mir gut. Ich will mehr. Weißt du, wir brauchen mehr von unserem wunderbaren Herrn, mehr von seiner Gegenwart, mehr, mehr, weißt du, mehr. Hunger, Hunger, wenn du einmal die wunderbare Gegenwart Gottes spürst und kennenlernst, dann kriegst du Hunger nach mehr. Hunger nach mehr von seiner Gegenwart. Hunger nach mehr von ihm. Hunger nach mehr von seiner Wahrheit. Und diesen Hunger können wir kultivieren. Wenn du vielleicht gerade wenig Hunger hast oder gar keinen Hunger hast, dann sprich einfach, Herr, ich habe Hunger nach dir. Und ich sag dir, das funktioniert. Ich mache das auch immer wieder, wenn ich merke, oh, ich habe gar nicht mehr so Hunger. Dann sage ich, Herr, ich habe Hunger nach dir. Ich will mehr von dir. Ich spreche die Wahrheit im Geist, auch wenn sich vielleicht meine Seele anders anfühlt. Aber ich sag dir, dann ist die Zeit der Hungerlosigkeit vorbei. Dann kriege ich wieder Hunger nach mehr von Gott. Oh, weißt du, wir leben nicht mehr in der Wüste. Du brauchst nicht mehr einsam zu sein. Du brauchst nicht mehr ratlos zu sein. Weil du hast den Heiligen Geist. Ich bin so dankbar für diesen wunderbaren Heiligen Geist. Weißt du, und der ist in dir drin. Den kann dir keiner rauben. Niemand kann ihn dir rausschneiden, weil er ist in dir drin. Und er bleibt in dir. Du schickst ihn ja nicht fort. Aber er ist da und er wartet darauf, dass wir auf ihn zugreifen. Ja? Weil er drängt sich nicht auf. Weißt du, ich bin manchmal traurig, wenn ich mit Christen spreche, die sagen, sie sind 30 oder 40 Jahre Christ. Und du merkst, sie haben den Heiligen Geist nie kennengelernt. Da ist so ein Potenzial in dir. Und der Heilige Geist, der freut sich, wenn du auf ihn zurückgreifst. Wenn du ihn um Rat fragst, wenn du auch ihn um Trost bittest. wenn du seine Weisheit brauchst. Er freut sich, er will das. Weißt du, er will das mit seinem ganzen Sein, dass du ihn um Rat fragst. Dass du dich zuerst an ihn wendest, dass er an erster Stelle in deinem Leben stehen darf. Und je mehr, weißt du, und das Geheimnis ist, der Knüller ist, je mehr du das machst, je mehr du dich auf den Heiligen Geist ausrichtest, umso mehr steigst du höher und höher und lebst immer stärker, immer mehr in der Gegenwart Gottes. Und dann wird es zum Automatismus. Dann denkst du nicht zuerst und machst dir Sorgen, sondern dein erster Schritt ist: Herr, was soll ich tun? Was kann ich machen? Ich gebe dir meine Sorgen. Ich bin entschieden, mich nicht zu sorgen. Du hast gesagt, werf alle Sorgen auf mich. Du sorgst für mich. Und ich vertraue dir und ich glaube dir und ich werf jetzt meine Sorgen auf dich. Deine Pläne kommen über meinem Leben zustande und jeder Plan des Feindes ist entmachtet. Weißt du, und so sollten wir leben. Wir sollten mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten. Und das Coole ist, er will es ja. Er sagt nicht, nee, keine Lust heute. Heute bin ich müde oder so. Sondern er ist immer wach, immer da. Er ist immer, weißt du, immer für dich da. Lasst uns dieses Geschenk, diesen Heiligen Geist nochmal von neu, ganz neu ergreifen. Weißt du, du kannst ihn immer wieder neu ergreifen, dieses Geschenk neu ergreifen, neu auspacken, Neues entdecken. Weißt du, wir leben in einer Zeit, in einer neuen Zeit und es gibt neue Dinge, neue Herrlichkeit, neue tiefere Offenbarung und wir wollen alles, was es gibt. Wir wollen das. Wir bleiben nicht im Trockenen. Wir gehen tiefer, wir gehen weiter und wir haben Hunger, unendlichen Hunger nach mehr von unserem wunderbaren Herrn und Gott. Amen. Ich muss dem Lobpreis an die Bibelstelle denken. Aus Sprüche, wo es heißt, wenn der Dieb beim Stehlen erwischt wird, gibt es eine siebenfache Erstattung, richtig? Und ich hatte so den Eindruck, dass Gott dabei ist, siebenfach in unserem Leben Dinge zu erstatten, die gestohlen worden sind. Ja, ich glaube, das ist eine Season, in die wir reinkommen als Church, wo du persönlich reinkommst, wo es eine Erstattung gibt. Weißt du, bei uns in der Familie ist jetzt am Montag, glaube ich, war es, ist ein enges Familienmitglied verstorben. Mary und ich saßen Sonntagabend da und haben gebetet und haben geglaubt und haben gesagt, das wird nicht passieren. Hatte Krebs im Endstadium und ist gestorben. Und ich weiß nicht, warum er gestorben ist. Ja, wir haben geglaubt, wir haben gebetet, wir haben Gottes Gegenwart. Wir waren in der Herrlichkeit, wir haben all das Zeugs gemacht, was man so macht. Und ich habe keine Ahnung, warum er verstorben ist. Weißt du, aber ich habe in meinem Leben die Entscheidung getroffen, hey, wenn ich den über den alles, den Frieden haben möchte, der allen Verstand übersteigt, dann muss ich das Recht auf aufgeben. Das Recht auf Verstehen aufgeben, so rum, ja. Muss ich aufgeben, es alles immer verstehen und erklären zu wollen und ich muss einfach lernen, hey, ich vertraue dir, Gott. Ich weiß nicht, warum das Gebet nicht gewirkt hat. Ich weiß nicht, warum dieser Umstand sich nicht geändert hat, als wir gebetet haben. Vielleicht geht es dir ähnlich, du stehst vor einer Herausforderung von der Situation und du weißt nicht, warum sich nichts bewegt. Aber ich glaube, dass Gott trotzdem einen wunderbaren Plan hat und dass, wenn der Feind beim Stehlen erwischt wird, es immer, egal wie die Situation gerade ausschaut, egal wie die Niederlage ausschaut, egal was passiert ist, wenn der Feind beim Stehlen erwischt worden ist, dann gibt es immer eine siebenfache Erstattung, weil so heißt es, so ist es im Wort Gottes geschrieben. Amen. Weißt du, wir haben ja die Entscheidung getroffen, wir stehen auf dem Wort Gottes. Wir sind eine Glaubensgemeinde, wir stehen fest auf dem Wort. Wir stehen fest auf dem Wort und wir wagen es, auf dem Wasser zu gehen. Als ich mein Abitur fertig gemacht habe, ich war so weise, ich wollte sogar noch abbrechen und nach Amerika auf eine Bibelschule fahren. Und hat Gott zu mir gesagt, du fährst nicht, sondern du gehst auf eine Gehörlosenschule und arbeitest da ein Jahr. Und ich bin da ein Jahr hingegangen und habe ein Jahr lang mein Schabadaba gemacht, Gehörlose gebetet, in die Ohren gesteckt. Nie was passiert, ein gesamtes Jahr lang, wirklich 365 Tage, ein gesamtes Kalenderjahr für zig Kinder gebetet, keiner gesund geworden. Und ich habe aber für mich die Entscheidung getroffen, hey, weißt du, wenn das Wort Gottes sagt, etwas funktioniert, dann bleibe ich da drauf stehen, egal wie meine Umstände aussehen. Egal, ob ich das gerade erlebt habe oder nicht. Ich verändere das Wort Gottes nicht aufgrund meiner Erfahrung, sondern meine Erfahrung muss sich dem Wort Gottes anpassen. Und bin da drauf geblieben. Und dann waren wir auf einer Konferenz mit einem Prediger, der auch schon mal hier war, Jeff Jensen. Und er erlebt das ja viel oder hat es ja damals viel erlebt, dass so taube Ohren aufgehen. Und dann war ich da und dann hat er mir die Hand aufgelegt und dann war ich in der Schweiz auf einer großen Konferenz, also tamilische Konferenz, so ziehst du dich schick an mit Krawatte und Anzug, so kann man sich kaum vorstellen bei mir, ich weiß. Und dann war Sonntagsgottesdienst, wir hatten eine herrliche Zeit und auf einmal sagt der Heilige Geist zu mir, ich will ein taubes Ohr aufmachen und ich so, tschüss, bist du dir sicher? Ich habe das in der Schule auch gedacht, als ich meinen Finger mit Samba ins Ohr gesteckt habe, dass du ein taubes Ohr aufmachen willst. Und ich rufe so, ey, ich habe hier den Eindruck, hier ist jemand und dann steht so links auf der Seite steht eine Frau auf, so eine, die, wie alt war sie, 50, so Mitte 50 und dann kommt sie nach vorne und mir tropft der Schweiß runter, weil ich wurde gestreamt vor 10.000 Leuten nach Sri Lanka rein und ich dachte mir so, Jesus, you better show up, ja, am besten tust du jetzt, also da kommt die Frau nach vorne, wir machen dieses, ne, das, was Pastor Georg auch gemacht hatte hier, dieses, wie nennt man das, Schnipstest, wir haben ja das Nackending, jetzt haben wir Schnipstest und haben es ausprobiert, gebetet und dann ging das Ohr auf und ich so, wow, danke Jesus. Und ich fand es so interessant, so ein Jahr lang an einer gehörlosen Schule gearbeitet, nie etwas passiert. Ich habe nicht aufgehört zu glauben. Ich habe gesagt, Gott, ich bleib hungrig. Das, was Astrid vorhin gesagt hat. Gott, ich bleib dran. Ich wage es zu glauben. Ich bleib dran. Und dann betet Jeff für mich. Und direkt am Wochenende da drauf erlebe ich zum ersten Mal, wie ein taubes Ohr aufgeht. Ein paar Wochen später war ich auf einer anderen Konferenz. Da sind 7 taube Ohren innerhalb von Sekunden aufgegangen durch das Team und mich, was wir dabei hatten. Und ich glaube, weißt du, vielleicht stellst du dir die Frage, warum funktioniert das nicht? Aber was ich gelernt habe, das Reich Gottes hat einen Saat- und Erntecharakter. Richtig, Psalm 126 ist es, glaube ich, da heißt es, wenn wir mit Tränen säen, werden wir mit Freuden ernten. Und das ist so interessant, wir werden, ja, das ist eine Verheißung in sich, wenn du mit Tränen säst, hey, du bist in einer Situation, du wagst etwas zu glauben, es passiert nicht, du dich zerstört es innerlich ein bisschen, du zweifelst, du struggles, hey, du wirst mit Freuden ernten, wenn du weiter dran bleibst. Und ich glaube, dass wir diese Verbissenheit ein bisschen brauchen, ja, dass wir diesen Hunger brauchen, dass wir diese Entschiedenheit brauchen. Gott, ich weiß nicht, warum sich nichts geändert hat. Ich weiß nicht, warum der Onkel nicht geheilt worden ist von Krebs. Ich habe keine Ahnung, aber ich bin entschieden. Ich glaube deinem Wort. Ich bleibe weiter dran. Ich ziehe meinen Glauben nicht zurück. Ich bin nicht frustriert. Ich bin nicht enttäuscht. Ich lasse mich jetzt nicht hier in so ein Loch von Depression fallen, sondern ich glaube deinem Wort und ich bleibe dran. Und wenn dein Wort gesagt hat, die Kranken werden gesund werden, wenn ich meine Hände auflegen, dann werden sie gesund werden. Punkt. Und ich glaube, dass wir diese Entschiedenheit brauchen. Ja, ich glaube, weißt du, wenn du durch deinen Alltag läufst, glaube ich, gibt es ganz schön viele Situationen, wo es gut ist, wenn wir diese Entschiedenheit haben, wenn wir Menschen in unserem Alltag treffen, wenn wir mit Situationen konfrontiert sind. Ich glaube, es ist gut, dass wir als Gemeinde dieses Leben, diese Entschiedenheit kultivieren. Hey, wir wollen einen Unterschied machen in dieser Welt. Weißt du, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich will einen fetten Fingerabdruck, Fußabdruck hinterlassen, weil er es wert ist, weil er sein Leben für uns gegeben hat. Er hat sein Leben gegeben. Er hat nichts zurückgehalten. Warum halten wir so oft so viel zurück? Warum halten wir oft so viel zurück? Er hat alles gegeben. Weißt du, ich finde es immer lustig, wenn Leute sonntags so, ich bleibe lieber im Bett liegen und gucke lieber Livestream und ich denke mir so, ja, okay, ist ja nett, aber Jesus war vielleicht auch müde, als er ans Kreuz gehen musste. Ja, so, sei entschieden, ja, gute Entscheidung für dein Leben zu treffen. Ja, Jesus hatte nicht unbedingt Freude, den Weg nach Golgatha zu bestreiten für dich. Ja, so, ich glaube, du schaffst es, in den Gottesdienst zu kommen, egal, ob du gerade noch auf einer Hochzeit warst oder nicht, um aktuell zu bleiben. Ja, ich glaube, wir brauchen das. Ich glaube, wir brauchen das. Wir wollen einen Finger. Wir wollen doch sehen, wie das Reich Gottes reinkommt. Und das Reich Gottes kommt rein, wenn wir entschieden sind. Wenn wir sagen, hey, in meinem Leben, durch mich, lasse ich den Fresser nicht zu fressen. Wir lassen den Fresser nicht zu. Wir wollen sehen, wie das Reich Gottes kommt. In Kraft, in Zeichen, in Wundern, in Wiederherstellung, in Frieden, Freude. All das Zeugs. Weißt du, als Kind, weißt du, ich habe es geliebt, zu McDonald's zu gehen, mein Happy Meal rauszuholen, Pommes, Burger, Spielzeug. Weißt du, das Reich Gottes ist Happy Meal. Er hat so viel für dich. Happy Meal, es steckt so viel in dieser Tüte für dich. Weißt du, du kannst reingreifen und all diese Dinge zum Vorschein holen und nutzen. Weißt du, ich will nicht am Ende des Tages in meinem Grab liegen und denken, was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich dies oder jenes getan haben. Ich will wissen, hey Gott, ich habe alles gegeben, was ich hatte. Ich habe alles gegeben, was ich hatte. Ich will mir diese Frage nicht stellen, was wäre, wenn. Diese Frage wollen wir uns nicht stellen. Ich will nicht vor Jesu Augen stehen, in diese Augen voller Liebe schauen und wissen, hey, ich habe irgendwo zurückgehalten. Weil er hat nicht zurückgehalten, als er in meine Augen geschaut hat. Ich will nicht zurückhalten, weil er hat nicht zurückgehalten. Wir wollen nicht dieses Unentschiedene, wir wollen entschieden sein. Wir wollen glaubensvoll sein. Wir stehen auf dem Wort. Und wenn das Wort Gottes sagt, du kannst, dann kannst du. So wollen wir leben. Amen. Vielleicht greifst du mal in den Himmel und wie wir es hier oft so machen, wir nehmen das. Wir sind entschieden, Herr. Wir wollen das erleben. Wir wollen mehr von dir erleben. Wir wollen mehr von dir erleben, Jesus. Mehr Himmel auf Erden durch uns, Jesus. Mehr Heilung, mehr Zeichen, mehr Wunder, mehr Durchbrüche. Wir wollen sehen, wie diese siebenfache Erstattung reinkommt, wenn der Dieb in unserem Leben stiehlt, wenn der Dieb in ein Leben anderer Menschen stiehlt. Wollen wir diese siebenfache Erstattung sehen in Jesu Namen. Amen. Oh ja, Halleluja. Wir gehen nicht von diesem Planeten, es sei denn, wir haben unseren vollen Auftrag ausgeführt. Okay, bist du einverstanden? Halleluja. Gott hat so viel Starkes noch vor uns gegeben. Wir können uns wirklich freuen. Und es ist wichtig, dass wir uns freuen und dass wir nicht auf Leute hören oder uns Angst machen lassen, wenn sie sagen, boah, das wird immer schlimmer und bricht hier sowieso alles zusammen und so weiter. Davon dürfen wir uns echt keine Angst machen lassen, ja. Sondern wir müssen sagen, ich werde meinen Auftrag, egal wie es äußerlich aussieht, ja. Aber Gott ist in mir und auch wenn es stürmt und was auch immer kommen wird, ich weiß, Gott wird den Sieg haben. Und ich werde meinen Auftrag auf dieser Welt erfüllen. Und es ist so gut, weil wir entscheiden uns immer für das Leben. Ja, wir sind hier, um zu leben. Wir entscheiden uns immer für Leben. Wir entscheiden uns nie für Tod. Das ist ganz wichtig, auch mit unseren Worten. Dass wir das nicht, es gibt manche Christen, die haben so eine Todessehnsucht. Oh, ich wäre so gern jetzt schon gleich beim Herrn. Und ich verstehe es auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite sage ich, nein, ich will jetzt noch gar nicht zum Herrn, muss ich sagen. Also ich meine, ich will schon, dass er, also einerseits ja, aber andererseits gar nicht. Weil ich weiß, mein Auftrag ist noch nicht vollendet. Und ich will nicht in der Mitte meines Auftrags plötzlich weg sein, sondern das volle Maß dessen, des Potenzials, das Gott in uns reingelegt hat, das wollen wir wirklich ausleben. Und wir haben ja noch ein bisschen Zeit, denke ich mal. Ich meine, man weiß es nie, wir sind immer bereit, Tag und Stunde kennt niemand. Doch irgendjemand kann das neulich, war das nicht irgendjemand? Der Thierry, doch, ja. Nur die Uhrzeit, genau, eine Minuten muss er nicht, genau. Genau, eine Minute. Und es ist so gut, weil wir leben erst, wenn wir wirklich alles geben, wenn wir es nicht zurückhalten. Wir sind nicht von denen, heißt es im Hebräerbrief, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben, um das Leben zu gewinnen. Und wir gewinnen nur das Leben, indem wir nicht zurückweichen, uns nicht schrecken, indem wir nicht sagen, boah, nee, ist mir alles zu happy. Kai, heute sieht es nicht nach Happy Meal aus, also gehe ich wieder zurück irgendwie. Sondern wir weichen nicht zurück. Das ist nicht unsere Richtung, ist nicht zurückweichen. Oder nach hinten zu schauen die ganze Zeit. Boah, was haben mir Leute alles angetan und so weiter. Und deshalb kann ich ja gar nicht mehr so viel machen. Nein, wir müssen das Alte auch wirklich hinter uns lassen. Und wirklich sagen, egal was uns Leute angetan haben. Was haben sie Jesus angetan? Ne? Oder Paulus oder Jön, Bruder Jön. Ja, und der donnert weiter. Das ist auch so ein Vorbild. Und so sind wir. Wir gehen einfach weiter, weißt du, unbeirrt. Wir brauchen diese Unbeurteilung, die Jesus hatte, als er ans Kreuz gegangen ist, also als er überhaupt seinen ganzen Weg gegangen ist. Und wir sind genauso unbeirrt. Ja, wir schauen nicht rechts noch links, sondern wir gehen auf das Ziel zu. Halleluja, unsere Berufung Gottes, göttliche Berufung Gottes in Christus Jesus, hat Paulus gesagt. Ja. Es gibt einen Kampfpreis zu gewinnen. Und willst du diesen Kampfpreis gewinnen? Und ich glaube, das Große ist, dass der Herr wirklich am Ende sagt, gut gemacht, mein treuer Knecht, Magd, Sohn, Tochter. Aber das ist ja gut gemacht. Du hast Glauben gehalten. Du hast dich nicht einschüchtern lassen. Du hast nicht gesagt, jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt kann ich nicht mehr glauben. Jetzt habe ich so viel geglaubt. Jetzt sind ein paar Sachen nicht passiert. Jetzt kann ich nicht mehr glauben. Nein, sondern es gibt keine Option. Es gibt keine Option zu glauben und dran zu bleiben. Weil wie Hutan das auch erzählt hat mit diesem dran zu bleiben, einfach wenn wir ein bestimmtes Wunder sehen wollen, wenn wir einen bestimmten Durchbruch sehen wollen. Ich glaube, du wirst doch ganz viele Krebsheilungen sehen. Ich glaube das wirklich. Genau. Und alles, wonach wir uns ausstrecken, das hat ja Gott in unser Herz reingelegt. Gott hat es reingelegt. Wenn du möchtest, dass sie sehen möchtest, die Toten auferwecken, wie unsere Manuela, ja, Halleluja, die schon die Prophetie bekommen hat und das wird sie sehen und das werden wir alle sehen, dann bleiben wir dran, dann ran an alle Toten. Und vielleicht nicht alle, aber wo du doch den Eindruck hast, und weck sie auf. Er hat es gesagt, halt Kranke reinigt Aussätzige, weckt Tote auf. Also wir haben einen klaren Auftrag. Und da gibt es kein Zurückschrecken. Egal was oder egal von welcher Krankheit du vielleicht bei einer Person hörst, dann bist du dran. Und dann ist es an dir, dafür zu beten, dafür zu glauben und zu sagen, das lasse ich nicht zu, sondern ich glaube da jetzt wirklich für Heilung mit. Ich stehe dafür. Ich weiche nicht zurück. Lass mich nicht einschüchtern. Sag, das ist jetzt zu groß für mich und das ist zu happy für mich. Sondern ich habe das Happy Meal gegessen vom Herrn. Das ist die gute Nachricht. Und ich bin voll damit und ich bin voll mit Gott. Halleluja, wir sind voll mit Gott. Das ist so gut. Weißt du, wir brauchen auch nicht 3 Stunden zu beten, um wieder voll mit Gott zu werden, sondern das ist ein Bewusstseinsschub, zu wissen, boah, der Heilige Geist ist in mir und ich bin voll mit Gott. Ich bin jetzt voll mit Gott. Halleluja. Und zwar von Kopf bis Fuß. Ich habe den ganzen Heiligen Geist empfangen. Er ist in mir. Er ist in mir. Ich muss jetzt nicht 30 Tage fasten, damit er in mir ist, sondern ich habe ihn in mir. Ich habe ihn aufgenommen und er ist in mir. Und ich aktiviere das natürlich durch Beten in Sprachen und für Jesu Nachfolge und so weiter. Aber ich weiß, er ist in mir. Halleluja. Und damit habe ich alles, was es braucht für jede Herausforderung, für jede Situation. Wenn ich Weisheit brauche, wenn ich Leitung brauche, ich weiß, der Heilige Geist ist da und er wird mich führen in jeder Situation. Und ich werde nicht ohne Weisung sein und ich werde nicht ohne Weisheit sein, sondern er ist meine Weisheit. Ich lebe mit ihm. Ich lebe mit ihm jeden Tag. Ich gehe mit ihm jeden Tag. Ich bin nicht alleine. Ich bin immer mit ihm und wir als Gemeinde, weißt du, das ist so stark, ja. Keiner ist alleine, sondern wir sind alle zusammen in dieser Herrlichkeit, in diesem Raum des Geistes, in diesem Raum der Herrlichkeit und auch mit dem Leib weltweit natürlich. Halleluja. Und wir werden immer mehr. Siehst du das? Auch in Deutschland. Ja, in Amerika sind es schon sehr viele und auch in manchen anderen Ländern. Aber kannst du es auch sehen für Deutschland, die Schweiz, Österreich, Frankreich, Europa, dass wir immer mehr werden. Wir brauchen die Vision, dass es nicht so bleibt, ja, sondern dass wir mehr werden und dass immer mehr zum Glauben kommen und immer mehr sich für Jesus entscheiden. Weil man muss es bei Lichte betrachten, wenn der Schleier weg ist, dann wird sich jeder für Jesus entscheiden. Wie kann ich mich für den, der mich so liebt, wo es keine größere Liebe gibt als die, wie kann ich mich nicht für ihn entscheiden? Halleluja, lass uns glauben für unser Volk, lass uns glauben für unsere Länder, lass uns glauben für unseren Kontinent und für diese ganze Welt, dass immer mehr die gute Nachricht annehmen. Halleluja. Und es keinen Fall gibt, der zu schwierig ist. Auch nicht in deiner Familie, auch nicht in deinem Umfeld. Sag nie über irgendeine Person, boah, das, da ist Hopfen und Malz verloren. Das ist einfach zu hart, das ist zu heftig. Mein Ort ist der härteste überhaupt. Nein, seitdem du da bist, werden die Leute offener und wird es, pflügt der Heilige Geist durch die Gebete, die du betest. Halleluja. Wir haben einen großen Auftrag, ja auch du in deinem Ort, in deiner Straße, in deiner Nachbarschaft. Es ist kein Zufall, wo Gott uns hingesetzt hat, in welchen Ort, in welche Nachbarstadt schafft, in welche Stadt. Halleluja. Also lass dir nie vom Feind die Lüge einreden, einfach, dass es irgendwie egal ist, ob du da bist oder nicht, sondern es ist absolut wichtig. Sag mal zu deinem Nachbarn, es ist unendlich wichtig, dass du da bist in dieser Zeit, an diesem Ort, auch hier im Livestream, an diesem Ort, in dieser Stadt, in diesem bestimmten Land. Du bist wichtig und du weichst nicht zurück. Zum Verderben, sondern du gehst vorwärts und gewinnst das Leben. Amen, Amen, ihr Lieben. Halleluja. Preist den Herrn, Halleluja. Und bei all dem hilft dir die Grundenergie, eine der, ich sag mal, es ist eine der zwei Grundenergien eines jeden Christen. Wenn du am Sonntag gut aufgepasst hast, dann kannst du dir denken, was es ist. Zwei Grundenergien. Du weißt es? Darfst du mal sagen, ja? Okay, komm, sag mal. Liebe und Freude. Amen. Halleluja. Applaus. Du hattest schon vorher eine 1 plus im Zeugnis vom Herrn bekommen, aber jetzt kriegst du ja auch von mir. Preist den Herrn. Halleluja. Ja, Liebe und Freude. Und tatsächlich, Freude ist ein Ausdruck des Glaubens. Das heißt, wir haben davon gehört, wirklich im Glauben zu bleiben, im Glauben dran zu bleiben, im Glauben vorwärts zu gehen. Etwas, was dir mehr als alles andere hilft, ist, in der Freude zu bleiben. Wenn der Teufel es nicht schafft, dir die Freude zu rauben, egal wie dein Umstand ist, egal wie deine Situation ist, egal wie die Enttäuschung ist, egal wie die Hindernisse sein mögen, egal wie oft du für jemanden gebetet hast und er ist nicht gesund geworden, wenn es dem Teufel nicht gelingt, dir die Freude zu rauben, dann hat er am Ende immer verloren. Immer. Immer. Dann hat er am Ende immer verloren. Wenn es ihm nicht gelingt, dir die Freude zu rauben, hat er am Ende immer verloren. Und die Bibel sagt, die Freude ist eine Frucht des Geistes. Ja, das heißt, sie ist letztendlich ist sie ein Teil von des Zoe-Lebens Gottes in uns. Es ist ein Teil von Jesus selber. Das heißt, von Jesus, er war gesalbt mit Freudenöl vor allen seinen Gefährten. Das heißt, er hat mehr Freude, als wir alle zusammengenommen, ist in Jesus. Aber gleichzeitig lebt dieser Jesus in dir. Und so kannst du verstehen, die Freude Gottes ist nicht irgendetwas, was fern ist von dir. Also ich sage mal so, du bist eigentlich maximal eine Entscheidung von überfließender Freude entfernt. Und zwar zu jedem Zeitpunkt deines Lebens. Ja. Maximal, ja, aber die Tatsache ist ja die, du bist, wir haben es am Sonntag gehört, du bist ja eins mit Jesus. Es passt kein Blatt Papier zwischen dich und Jesus und somit passt auch kein Blatt Papier zwischen dich und die Freude. Die Freude am Herrn und die Freude Gottes ist in dir drin. Ich meine, mehr eins sein als mit etwas, was in dir drin ist, kannst du ja nicht sein. Ja. Ist ja in dir drin, ist ein Teil von dir. Die Freude Gottes ist ein Teil von dir. Das heißt, eigentlich ist es das Normalste von der Welt, dass die Freude Gottes in uns und aus uns und durch uns permanent fließt. Ja, Jesus hat es gesagt, Johannes 7, 38, er hat gesagt, diejenigen, die an mich glauben, wie die Schrift gesagt hat, aus ihrem Innersten werden Ströme lebendigen Wassers hervorfließen. Das heißt, wo ist all das Gute, wo ist das Happy Meal? In dir drin. Also du hast schon gegessen. Du hast dein Meal schon bestellt und du hast es schon in dir aufgenommen. Das Happy Meal ist schon drin. Ja? Ist so, wenn du ein Happy Meal isst, ja, in dem Moment, wo es wirklich in deinem Magen angekommen ist, ist es ein Teil von dir geworden. Und genauso ist es mit dem Leben Gottes. Du hast Jesus aufgenommen. In dem Moment, wo du ihn aufgenommen hast, ist er ein Teil von dir geworden und du bist ein Teil von ihm geworden. Und somit ist das Happy Meal in dir drin und somit ist die Freude am Herrn ein Teil von dir. Das heißt, wenn du glaubst, ist es automatische Folge, dass Freude zu jeder Zeit aus dir fließt. Und das heißt, zu jeder Zeit heißt unabhängig von Umständen. Unabhängig von dem, was du fühlst. Weil Jesus hat ja gesagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Innersten werden Ströme lebendigen Wassers hervorfließen. Was ist dein Innerstes? Dein Geist. Also du musst dir immer deine Persönlichkeit vorstellen wie drei konzentrische Kreise. Ja? Der innerste Kreis ist der Geist. Drumherum ist der Kreis deiner Seele, also dein Verstand, dein Wille, deine Gefühle. Und nochmal drumherum ist dein Körper. Dein Innerstes ist der Geist. Das heißt, wenn du sagst, ja, aber meine Seele fühlt sich überhaupt nicht nach Freude, in meiner Seele fühle ich null Freude, überhaupt, ich habe überhaupt keinen Grund zur Freude, weil alles, was von außen auf mich gerade eingeströmt ist, bewirkt, dass meine Seele, also mein Verstand, mein Wille, mein Gefühl, null Bock auf Freude hat, sich überhaupt nicht nach Freude fühlt, dann mach dir mal bewusst, dass das nicht dein Innerstes ist. Deine Seele ist nicht dein Innerstes. Deine Seele ist um dein Innerstes herum, aber dein Innerstes ist dein Geist. Und da ist, egal was sich in deiner Seele gerade bewegt, immer noch die Freude drin. Amen. Sie ist immer da drin, egal was sich außenrum bewegt. Das heißt, und da bin ich wieder bei dem, was ich vorher gesagt habe, du bist maximal eine Entscheidung von überfließender Freude entfernt. Du musst nämlich einfach nur die Ebenen wechseln. Du musst dich entscheiden, nein, ich bin nicht mehr in der Seele unterwegs, sondern jetzt bin ich im Geist unterwegs. Also im Geist, egal was gerade die Umstände sind, was mein Verstand mir gerade sagt, was alles sein könnte, was vielleicht wäre, was vielleicht war, was vielleicht schlecht gelaufen ist, was vielleicht, was auch immer wie ist, völlig egal, in meinem Innersten sind Ströme lebendigen Wassers, aus meinem Innersten fließt die Freude hervor. Und ich entscheide mich, sie fließen zu lassen. Also ich bin entschieden, in der Freude Gottes zu leben. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich bin entschieden, Halleluja, völlig egal. Was. Der Feind mag noch so viel auffahren und vielleicht fährt er noch ein bisschen mehr auf in der Welt, auch in den kommenden Monaten und Jahren und so weiter. Und wir haben vielleicht im Äußeren noch mehr Grund, uns zu sorgen oder was auch immer, oder Angst zu haben oder sonst was. Aber weißt du, ich bin entschieden, ich lebe in der Freude. Das ist mein Leben. Ich lebe nicht im Außen, sondern ich lebe aus dem Innersten. Aus meinem Innersten Ströme lebendigen Wassers fließen hervor. Dafür bin ich entschieden. Also ich lasse es einfach fließen. Halleluja. Eieieiei. Schicki die in Himmel, nein. Seele. Ja, du musst mal mit deiner Seele in Himmel nahe schicken. Und der Himmel, weißt du, der Himmel ist ja in deinem Innersten. Der Himmel ist ja in dir, ist ja in deinem wirklichen wahren Ich. Dein wahres Ich ist der Geist. Dein wahres Ich ist nicht Seele. Aber deine Seele wird umgestaltet von deinem wahren Ich. Du kannst tatsächlich, auch wenn du sagst, ja, ich bin von Natur aus, also bin ich überhaupt nicht die freudige Persönlichkeit. Ich sag dir was, das kann sich massiv ändern. Das kann sich radikal ändern. Gott hat vor vielen Jahren, hat er zu mir gesagt, hat gesagt, Georg, you are my happy preacher. Und das war damals vom Herrn wirklich eine starke Glaubensaussage. Aber es war nicht nur, weil damals, das war so die Zeit, da waren wir gerade so in der Pensacola-Phase und da war Turbuße und noch ein bisschen tiefer runter und noch ein bisschen mehr und wo ist noch, was stimmt noch irgendwas nicht und wo musst du noch Buße tun und was hast du noch falsch gemacht und so weiter. Und das war richtig streng. Und dann war ich irgendwann mal nicht mehr so happy. Und dann hat Gott gesagt, you are my happy preacher. Und ich wusste, was er meint. Es war nicht nur eine Glaubensaussage vom Herrn, sondern es war auch eine Glaubensaussage für mich. Es war die Aufforderung Gottes, gemäß dem zu leben, was er sagt, dass ich bin. Also, und du bist Freude. Amen. Und deswegen, weißt du, manche haben dann gesagt, ja, der Pastor Georg ist so ein besonderer Happy Preacher. Weißt du, ich bin kein besonderer Happy Preacher, ich lebe nur mein Sein. Wenn du ein Preacher bist, dann bist du bestimmt ein Happy Preacher zu sein. Es gibt keine andere Bestimmung. Wenn du kein Preacher bist, sondern was weiß ich, ein Hilfedienstleister oder ein Erzieher oder ein Koch oder was auch immer, dann bist du bestimmt ein Happy Erzieher, ein Happy Koch, ein Happy Hilfedienstleister zu sein. Es gibt keine andere Bestimmung. Amen. Paulus hat gesagt, freut euch im Herrn alle Zeit. Und da hat er nicht nur gesagt, freut euch im Herrn alle Zeit, wenn Gott zu euch gesagt hat, du bist mein Happy Preacher, sondern das hat er zu jedem gesagt. Zu sämtlichen Philippern und darüber hinaus, alle, die seine Briefe bis heute lesen, und da gehörst du auch dazu, hören dieses Wort von Paulus, hey, freu dich im Herrn alle Zeit. Mit anderen Worten, weißt du, und das ist, so muss man sich das vorstellen, verstehst du, es geht nicht darum, dass Paulus dir sagt, hey, du sollst irgendwie in deiner Seele irgendwas rauspressen oder irgendwas machen oder so nach dem Motto, ja, du sollst deine Seele vergewaltigen. Nein, das sollst du nicht, sondern du sollst aus deinem Innersten leben. Du sollst dir bewusst machen, hey, in deinem Innersten ist ja die Freude. Da bist du der Happy, was auch immer, Preacher. Weil du hast schon alle Happy Meals dieser Welt verzehrt, die es nur gibt. Also, er hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Könntest du auch übersetzen mit, er hat dich gesegnet mit jedem Happy Meal, das es im Himmel überhaupt gibt. Er hat dich gefüttert mit jedem Happy Meal. Das heißt, in dir ist so eine Freude drin. Du musst sie nur rauslassen. Leg einfach mal deine Hand auf deinen Bauch. Und sag, danke Jesus, dass die Freude in mir ist. Sie ist ein Teil von mir. Ja, sie ist mein Sein. Ich bin Freude. Und was auch immer geschieht, Herr, ich bin entschieden, diese Freude rauszulassen. Jetzt sag mal, das ist so richtig schön lang gezogen. Rauszulassen. Lass immer noch. Komm noch weiter. Ja. Noch ein Stückchen, geht noch, ist noch mehr drin. Ja. Also, du lässt es so lang raus, bis es deine Seele übernommen hat, darum geht's. Und dann denkst du anders und dann fühlst du anders und dann willst du anders und dann ist einfach plötzlich alles anders und du sagst, wow, ich bin ja zu Hause im Happy Meal Land. Ich bin ja zu Hause im Wonneland. So heißt der Verein unserer neuen Kinder, unseres zukünftigen Kindergartens. Kindertagesstätte Wonneland e.V. Klingt gut, oder? Wonneland, ja, weil wir sind im Wonneland. Amen. Wonneland, Halleluja. Alice im Wonneland. Amen. Hey, da bist du zu Hause. Plötzlich merkst du es. In dem Moment, wo du es rauslässt. Schicki. Oi. Also manchmal musst du ein bisschen Nachdruck drauflegen, um zu sagen, jawohl, ich will wirklich, dass es fließt. Auch du über Livestream, weißt du, du willst wirklich, dass es fließt. Du willst dieser Freudenfließer sein. Du willst in dieser Freude leben. Das, weißt du, dein Lebensraum, überall, wow, Freude. Ah, wenn ich da hinschaue, Freude. Du sagst, oh, wenn ich da hinschaue. Schau woanders hin, verstehst du? Da gibt es eine andere Dimension. Wonneland. Wow, da hängt all die Bäume hängen voller Happy Meals. Hier ein Happy Meal und da ein Happy Meal und links und rechts und da noch mit Nuggets dabei und dort keine Ahnung mit, ich kenne mich nicht aus bei McDonald's, aber was auch immer, egal. Apfeltasche von mir aus, Apfeltasche, was auch immer. Stell dir was Schönes vor oder Eiscreme oder keine Ahnung. Marshmallows. Was? Vorschläge? Weiße Schoki, okay. Halleluja. Oh ja, komm, pflück noch mal ein bisschen, geh noch mal ein bisschen rein. Ja, da ist noch ein Happy Meal. Da links. Ja. Weißt du, ich stelle mir es immer gern so vor. Manchmal stelle ich mir so vor. Irgendwie gerade, das war gerade heute Morgen, hatte ich so dieses Bild. Ich weiß nicht, wie von euch diese Geschichte kennt von Aladdin und die Wunderlampe. Ja? Und da, ich habe da als Kind, wir haben da so eine Kassette gehabt mit dieser Story drauf. Und die habe ich x-mal gehört, deswegen kenne ich teilweise Formulierungen auswendig bis heute. Von, ja, wirklich. Wir haben es so oft gehört. Ich meine, damals, es war noch vor Social Media und so, da konntest du nicht jeden Tag was Neues hören, sondern da hattest du 3 oder 4 Kassetten als Kind und die hast halt immer wieder gehört. Und eine war Aladdin und die Wunderlampe. Und da gibt es diese eine Szene, wo er da in diesen Tunnel unter der Erde runtersteigt, weil er da soll er diese Lampe holen, ja, für seinen vermeintlichen Onkel, der aber in Wirklichkeit ein böser Zauberer ist. Ja. Und dann geht er da rein und dann kommt er da in so einen Garten, so einen unterirdischen Garten. Und dann ist dieser ganze Garten, das ist alle herrliche Bäume und Töne und Klänge und die ganzen Bäume, überall, die hängen voller Klunker, ja, voller Edelsteine und die bewegen sich so im Wind und der Amethyst und das und jenes und so weiter. Da läuft er so durch und weißt du, überall und dann fängt er so an zu pflücken und dann stopft er sich die Taschen voll und dann holt er sich hier einen Edelstein runter und da ein bisschen Gold und da ein bisschen und überall. Und, weißt du, und er ist so richtig so im Wonneland. Amen. Halleluja, weißt du, und da sind wir. Amen, da sind wir permanent. Wir sind im Geist, in der Herrlichkeit, in der Freude, in der Liebe. Wir sind da im Wunderland, Happy Meal überall. Halleluja. Weißt du, ich hämmer dir das ein bisschen rein, weil es ist wirklich wichtig, weißt du, dass du das in deinem Alltag auch lernst. Daraus zu leben, dass es ein Lebensstil ist. Weißt du, nicht nur, ich predige das nicht einfach nur, damit wir jetzt einen happy Moment haben und damit alle mal kräftig durchgelacht haben oder so, sondern ich sage immer so, weißt du, hier übst du das, was für deinen Alltag wichtig ist. Und weißt du, in deinem Alltag, du brauchst es einfach, du musst aus dieser Quelle leben, du musst dich darauf ausrichten, du musst da drin bleiben, weißt du, du musst da drin leben, egal was ist, jawohl, immer wieder zwischendurch mach dir bewusst, weißt du, egal was die Herausforderungen sind bei dir am Arbeitsplatz oder wo auch immer in der Familie oder sonst wo, mach dir immer wieder bewusst, hey, ich bin im Wunderland, ich bin im, hier klingelt ein netter Edelstein, oh, komm, den stecke ich mir mal ein, okay, Halleluja, oh, und da so ein ganz besonders schöner, der macht so einen schönen Ton. Okay, also den stecke ich mir auch ein. Ja, und so bist du unterwegs. Das sollte unser Lebensstil sein. Das darf unser Lebensstil sein. Du darfst es wagen, weißt du. Religion will dir das nie gestatten. Religiöse Geister wollen dir das streitig machen ohne Ende. Die sagen, du musst ernst sein und es geht ja um Gott und überhaupt und du willst Frucht bringen. Jawohl. Weißt du, die meiste Frucht bringst du, wenn du im Happy Land unterwegs bist. Ja. Weißt du, in dieser Leichtigkeit, in dieser Gewissheit, hey, ich habe es ja schon geschafft, ich bin ja schon da. Ja, eines Tages, wenn ich tatsächlich in den Himmel gehe oder wenn Jesus wiederkommt oder wie auch immer uns hochholt oder was auch immer, dann ist es ungetrübt, aber weißt du, im Geist bin ich jetzt ja schon voll da. Bin schon da. Sag zu deinem Nachbarn, ich bin schon da. Ja. Ich bin schon da. Ja. Ich bin schon da. Ja. Ich bin schon da. Ja. Ich bin schon da. Ja. Ich bin schon da. Ja. Ich bin schon da. Ja. Yes, it's reality. I'm telling you, it's reality. Wenn du es auf Deutsch nicht nimmst, dann predige ich es dir auf Englisch. Halleluja. Wow. Preist den Herrn.